Oh Gott, wie sahen sie aus? Wie sahen diese Männer aus? Was war das, was da heranmarschierte? Diese ausgemergelten, unbewegten Gesichter unter dem Stahlhelm, diese knochigen Glieder, diese zerfetzten, staubigen Uniformen. Schritt um Schritt marschierten sie. Und um sie herum war gleichsam unendliche Leere. Ja, es war, als zögen sie einen Bannkreis um sich, einen magischen Zirkel, in dem gefährliche Gewalten dem Auge der Ausgeschlossenen unsichtbar geheimes Wesen trieben. Trugen sie noch zu einem Knäuel quirlender Visionen geballt die Wirre tosender Schlachten im Hirn, wie sie den Dreck, den Staub der zerschluchteten Felder noch in den Uniformen trugen? Dies war kaum zu ertragen. Sie marschierten ja, als seien sie Abgesandte des Todes, des Grauens, der tödlichsten, einsamsten, eisigsten Kälte. Hier war doch die Heimat. Hier wartete die Wärme auf sie, das Glück. Warum schwiegen sie? Warum schrien sie nicht? Warum jubelten sie nicht? Warum lachten sie nicht? Die nächste Kompanie rückte an. Die Menge, zurückgeprallt vor der wütenden, überraschenden, quälenden Wucht der ersten Gruppen, drängte wieder vor. Aber die Soldaten stießen wie blind in die Straßen hinein, in trappendem Gleichschritt, schnell, geschlossen, unberührt von den tausend Wünschen, Ahnungen, Grüßen, die sich um sie wogen. Und die Menge war still. Keine Fahne. Kein Zeichen des Sieges. Nun kamen schon die Bagagewagen. Das war ein ganzes Regiment. Und wie ich diese tödlich entschlossenen Gesichter sah, diese harten, wie aus Holz zurechtgehackten Gesichter, diese Augen, die fremd an der Menge vorbeisahen, fremd, unverbunden, feindlich, ja, feindlich, da wusste ich, da überfiel es mich, da erstarrte ich, das war ja alles ganz anders. Das war ja alles ganz, ganz anders. Das war ja alles gar nicht so, wie wir es dachten. Wir alle, die wir standen. Wie ich es dachte, jetzt und die ganzen Jahre hindurch. Das musste ja alles ganz anders gewesen sein. Was wussten wir denn von diesen da? Von der Front? Von unseren Soldaten? Nichts. Nichts wussten wir. Gott, dies war entsetzlich. Das war ja alles gar nicht wahr. Was hatte man uns erzählt? Man hatte uns ja belogen. Das waren nicht unsere Feldgrauen, unsere Helden, unsere Beschützer der Heimat. Das waren Männer, die nicht gehörten zu dem, was ich hier in den Straßen gesammelt hatte, die nicht dazugehören wollten, die aus anderen Bereichen kamen, die andere Gesetze kannten, andere Freundschaften spürten. Und auf einmal verdünkte mich alles schal und leer. Das, worauf ich gehofft hatte, das, was ich gewünscht hatte, das, wofür ich mich begeistert.